2a. C. Murat. Also, meine Fanbase ist natürlich vor allem die YouTube-Generation. Junge Leute zwischen 15 und 35 Jahren, die auf unterhaltsame Weise informiert werden wollen. Eine Generation, die vielleicht lieber ein Tutorial guckt, anstatt einen langen Text zu lesen. Information muss nicht anstrengend sein. Mit Bildern kann man in kurzer Zeit sehr viel erzählen und auf witzige Weise erklären. Meine Arbeit ist sehr persönlich. Sie funktioniert überhaupt nur, weil ich da als Person sitze und zu den Leuten rede. Sie kennen mein Gesicht und vertrauen mir. Das funktioniert besonders gut bei Jugendlichen. Ich bin sozusagen ihr Kumpel, der ihnen auf witzige Art und Weise bestimmte Informationen vermittelt. Dafür bedanken sie sich in den Kommentaren und ich antworte auch, so oft ich kann. Es ist also nicht nur eine Sendung, sondern auch ein Gespräch. Inzwischen verdiene ich mit meinen Videos auch ein bisschen Geld, je nachdem, wie oft sie auf YouTube angeklickt werden. Geld war aber nie meine Motivation. Wenn man reich werden möchte, muss man Influencer werden. Natürlich ist es toll, 200.000 Follower zu haben. Das ist natürlich auch eine Bestätigung, aber Klickzahlen an sich finde ich nicht wichtig. Meine Kritik an vielen YouTube-Videos ist, dass sie oft nicht nur witzig, sondern auch sehr oberflächlich sind. Der Unterhaltungswert, also der Spaßfaktor, scheint wichtiger zu sein als der Informationsgehalt. Das ist schade. Meines Erachtens schließt das eine das andere nicht aus.